Herr Pohlmann aus Bielefeld. Ja, Herr Pohlmann. Wie sieht es zurzeit aus? Sehr schlecht. Mein Sohn hat jetzt Sonde seit 3 Wochen in den Bauch reingesteckt. Da hatte gelbe Hände und gelbe unter den Fingern und am Gesicht. Und ich habe gebetet, dass die versetzen ihm, weil das bedeutet, dass er hat auch Leber ist bei ihm versagt. Und ich habe gebetet, dass ihn versetzen zum Krankenhaus, normale, wo wird er behandelt, weil er ist wahrscheinlich mit diesen Medikamenten vergiftet, aber die wollten das nicht machen. Ich habe das verloren, diese in Oberlandgericht. Und das war so, dass die haben da manipuliert. Das Schlimmste dabei war diese Frau, Frau Batz. Die hat das mitgemacht in diese Land von Landgericht. Diese sind Sie noch da? Ja. Von Landgericht. Bei Begründung auch Demenz mit Wahnhaftestörung. Dann sollte sich dazu Frau Batz äußern. Und sie hat das nicht gemacht, hat gesagt, die Landgericht hat das gleich abgelehnt, ohne diese Begründung, und ist zum Oberlandgericht. Und Oberlandgericht geäußert zu dieser Diagnose Psychosyndrom nach schädlichem Trauma mit wahnhafter Störung. Und über diese Diagnose war überhaupt vorher nicht Rede. Und woher die jetzt plötzlich solche Diagnose haben da geschrieben. Und dann hat Frau Batz auch sich geäußert. Und dann hat noch Herr Ziegler geschrieben. Aber Herr Ziegler diese Akte hat nicht geguckt, weil das war letzte Tage und hat nicht viel Zeit gehabt. Und dann habe ich Oberlandgericht hat diese Klage abgelehnt, weil er hat geschrieben, natürlich ist keine Grund, weil da ist nichts anderes passiert, dieselbe Diagnose wie die ganze Zeit wurde er behandelt. Aber das die haben so manipuliert und dann diese Diagnose, diese Anhörung, wo ich war mit Reni, da habe ich auch reingeguckt, Herr Frommel. Er hat was ganz anderes gesagt, als da in diese Schriftstück, diese von Amtsgericht, diese Niederschrift steht. Er hat gesagt, Psychosyndrom nach schädlichem Trauma, keine wahnhafte Störung. Und da steht mit wahnhafte Störung. Und da habe ich keine Chance, jetzt was zu gewinnen, egal was ich mache. Und jetzt habe ich auch diese Betreuung nicht mehr. Und habe ich eine Frau Bass entlassen und eine polnische Anwältin genommen zur Betreuung, weil ohne Betreuung kann ich gar nichts machen. Und dann mein Sohn geht für immer verloren. Und jetzt habe ich auch vom Petitionsausschuss dran, Frau Cardenas, sie hat noch, wie sie sich um meinen Sohn gekümmert und hat mir geschrieben, dass sie werden jetzt ihn behandelt, dass er stirbt nicht. Aber, und dann wollte ich gucken nach entsprechende Einrichtung für ihn. Aber ich habe keine Hoffnung mehr, weil mein Sohn gestern habe gedacht, ich würde ihm überreden lassen, noch ein ganz bisschen zu essen. Er wollte nichts mehr essen. Und hat gesagt, Mutti, Entschuldigung, dass ich noch lebe und du hast Probleme mit mir. Und ich weiß nicht, ich habe ihm zu Frau Cardena, die Direktorin, geschrieben, dass ich mache alles jetzt unterschreibe, was sie wollen, nur dass mein Sohn lebt. Ich wollte auch wie andere Leute helfen, aber wenn mein Sohn stirbt, dann vielleicht andere gewinnen, aber mein Sohn nicht und ich. Gibt man ihm noch immer irgendwelche Chemikalien? Jetzt weiß ich nicht, was er bekommt. Weil die haben so gelogen. Die haben schon vor ein Jahr geschrieben, dass diese Risperdal und Ziprexa wurden abgesetzt. Abgesetzt. Und laut dieser Haarprobe Er hatte immer gekriegt, ganze Zeit, diese Zyprexa. Und ich meine, die haben ihn vergiftet und dann hatte noch diese neue Betreuer hat zugestimmt, dass diese Medikamente noch, hat zu mir gesagt, ja, er ist doch psychisch krank. Und die haben ihm noch Medikamente gegeben und vielleicht haben ihn vergiftet, dass die Nieren haben versagt und Leber und alles. Und das Schlimmste ist, dass sie möchten ihn nicht versetzen zum Krankenhaus. Ich habe mehrere Leute angerufen und um Hilfe gebeten, aber das bringt alle nichts. Sie sagen, Betreuer da entscheidet und Betreuer sagte, die Ärzte machen das schon gut. Aber da sind keine Ärzte in Rittstadt. In Rittstadt, da ist nur diese Psychiaterin und dann eine Pharmakologe, welche da arbeitet ab und zu nur. Dann eine Neurologe, welche auch hat eigene Praxis, diese Dr. Werner. Und Psychologe ist Miller. Ne? Und Miller, das ist, da die Leute sagen selbst, ne? Das ist eine Bestie. Ne? Und Frau Cardenas hat zu mir jetzt geschrieben vom Petitionsausschuss, dass Miller ist der sehr nette und gute Mann. Aber das stimmt nicht. Ne? Das ist das Schlimmste, das gibt's. Ne? Und wurde über mich gelogen und haben geschrieben, dass angeblich eine Pflegerin das hat gesagt alles, Frau Schäfer. Und Frau Schäfer habe ich gehört, dass die haben sie entlassen, aber das war eigentlich nette Frau. Und sie hat gelogen wahrscheinlich, weil sie musste das liegen für denen. Und vielleicht haben die jetzt gesagt, sie war an alles schuld und sie haben entlassen. Sie hatten mir gesagt in einem Telefonat, dass die Polizei die Krankenakten beschlagnahmen wollte. Ja, aber die haben sich nicht mehr gemeldet, ne? Polizei. Mhm. Und dann wollte eine Frau Cardenas, die von diesem Petitionsausschuss, hat gesagt zu mir, dass kann nicht sein, dass mir wurde Betreuung abgenommen und jetzt doch habe ich das verloren und ich kann hier nichts weitermachen. Noch nicht da zum Verfassungsgericht oder was, kann ich nicht. Ich hatte Ihnen doch einen Rechtsanwalt aus Köln benannt. Ja, da habe ich angerufen und die Frau hat gesagt, sie hat keine Zeit. Ja, vielleicht an dem Tage. Hat gesagt, ich soll zum anderen Anwalt. Jetzt weiß ich, vielleicht einzige Chance ist, nach Polen ihn versetzen, aber ob die das machen, ja, das ist jetzt abhängig von dieser Betreuer und von die Ärzte und alles. Und mein Sohn, der hatte ab und zu so klar kann denken und da sagte er zu mir plötzlich, ja, du bist schuld, dass ich musste noch ein Jahr hier sitzen. Ich habe gesagt, wieso, ich bin schuld. Er hat lange gedacht und hat gesagt, ich weiß nicht, aber und wer hat das gesagt? Er sagte, ich glaube, Herr Miller, aber bin mich nicht sicher. Ne? Ich war auch so bei einem Professor, Boreni hat mir vorgeschlagen, aber er hat gesagt, ja, ich habe keine Betreuung mehr, da kann ich sowieso nichts machen. Warum hat man Ihnen die Betreuung weggenommen? Ja, die haben geschrieben, dass ich habe diese Hausverbote und ich habe nicht richtig mit Ärzten kontaktiert, weil ich war immer gegen diese Medikamente und gegen diese Behandlung, obwohl ich habe Beweis, dass diese Gutachter haben das gesagt, das ist falsche Behandlung und falsche Medikamente. Mhm. Und der Richterin hat noch wenn mein Sohn war in diese Krise, ne, wo er mit Nierenversagung war, ne, im Krankenhaus, haben sie gesagt, hat die Richterin in Amtsgericht, diese Frau Wulfmeier, hat gesagt, ja, jetzt kriegen sie zurück Betreuung und jetzt wieder doch nicht, ne. Ich meine, dass wir es so schwach mit denen, was kämpfen oder zu erreichen. Und ich will nicht über Leiche meines Sohnes gehen. Die haben gesagt zu mir, dass weil ich habe Internet und diese ganze Zirkus damit Leute und das ist der Grund, dass ich habe Hausverbote und dass sie lassen mich nicht meinen Sohn zu besuchen und mit ihm sprechen und die haben wahrscheinlich auch Angst, sie versetzen zu Krankenhaus, dass die Leute das nicht erfahren und deswegen halten die ihn dort, obwohl die haben keine Möglichkeit, diese Blut vielleicht sauber machen, weil er die ganze Körper ist vergiftet, ne? Bei ihm. Und dann haben wir auch von Frau Cardenas vom Petitionsausschuss Brief bekommen, haben wir an Herr Kantak geschickt und sie hat geschrieben, weil wir haben geschrieben auch zu ihr wegen Herr Walter. Und die hat geschrieben, dass die sollen sich an diese Psychiatrieerfahrene wenden und die sollen dann die Klage, Beschwerde an den Ausschuss wegen Herr Walter schreiben. Ja. Hatten Sie sich an diese Stelle in Bonn gewendet, wo diese sogenannten Medikamente zugelassen werden müssen? Ich hatte Ihnen doch mal per Link sowas zugesendet. Ne, weiß ich nicht. Von Medikamente zulassen in Bonn? Die müssen ja irgendwo zugelassen werden. Ne, das sind diese Ärztekammern, ja, so. Das ist klar, dass mein Sohn sollte diese Medikamente nicht bekommen. Aber die machen das heimlich, ne? Dem geht das nicht. Hauptsächlich die sagen, die haben abgesetzt Medikamente und haben gesagt, ihm ging es so schlecht, weil ich habe nicht unterschrieben, dass er sollte weiter mit Medikamente behandeln. Deswegen geht ihm schlecht. Und in Blut sind die Medikamente und genau. Und das bedeutet, dass sie kriegen weiter, ne? Dass er kriegt weiter, ne? Medikamente. Hauptsächlich Zyprexa? Wie bitte? Hauptsächlich Zyprexa? Zyprexa und Risperdal. Und welches am meisten? Ja, die in Blut waren diese meistens Risperdal. Und sie haben zugegeben, dass die Ciatil geben ihm. Das sind ganz andere Medikamente. Und da laut diese Probe war auch Zyprexa im Blut. Und Zyprexa in Amerika wurde als schädlich schon abgesetzt, oder? Ist verboten in Amerika. Da steht ja auch auf dem Beipackzettel drauf, was es alles schädigt. Da stehen ja nur Schädigungen drauf. Ich kenne Zyprexa und ich kenne auch den Beipackzettel. Ja. Ich weiß, aber was soll ich machen? Soll mein Sohn sterben? Dann lieber ich unterschreibe alles, was die wollen. Und ich nein. Die haben ja gar nichts zu unterschreiben. Aber soll mein Sohn sterben? Das lässt sich wahrscheinlich nicht aufhalten. Wie bitte? Ich kenne einen anderen Fall, da hat man eine Person 4 Jahre lang mit Zyprexa behandelt, die ist auch gestorben. Ja, er war auch mehrere Jahre mit Zyprexa. Also ich habe gefragt, warum Zyprexa, wenn er hat Demenz und für Demenz ist das schädlich und die haben ihm Diagnose Demenz gestellt. Dann haben ihm abgesetzt, angeblich. Aber jetzt laut dieser Probe, er hat immer weiter das gekriegt. Ich will ihn nicht verlieren. Aber so wie er jetzt, er hat Angst, furchtbare Angst. Und ich habe ihn 3 Monate nicht gesehen. Jetzt war ich gestern und da musste ich ihn mit Gewalt halten, weil er jede 5 Minuten hat gesagt, ich muss gehen. Ne? Ich habe gefragt, warum musst du gehen? Naja, ich muss gehen. Und warum? Naja, weiß ich nicht. Eigentlich brauche ich nicht zu gehen. Und immer nächste 5 Minuten wieder sagt er, ne? Der hat Angst von denen. Und da... Diese Miller, diese Frau von Petitionsausschuss, Frau Cardenas und diese neue Betreuer haben gesagt, diese Miller, Psychiater, sehr nett, er kenne meinen Sohn. Ich weiß nicht, das ist eine Bestie und diese Bestie, das sollte abgeschafft werden. Ich habe heute zu Frau Cardenas geschrieben, aber die glauben mir nicht, die glauben denen nur. Jetzt möchte ich wissen, wo der Sohn zurzeit ist. In welchem Krankenhaus? Ne, er ist in Riedstadt, in forensische Psychiatrie. Immer noch? Aber in einer anderen Abteilung? Ne, dieselbe. obwohl er kranke Organe hat? Ja. Und da habe ich geschrieben und gebeten und auch diese Betreuer, dass er das beauftragt, ihm zu versetzen. Aber das hat keinen Zweck. Wie heißt der Betreuer? Herr Bolz. Ist der telefonisch erreichbar? Ja. Möchten Sie da alle anrufen? Geben Sie mir mal die Daten von dem Betreuer, also Name, Anschrift, Telefonnummer. Ja. Ja, gebe Ihnen, aber Herr Pollmann, ich habe Angst um meinen Sohn. Ich will jetzt nicht mit den Leuten streiten und Krach machen. Die werden ihn umbringen, glauben Sie mir. Ich kann Ihnen diese Telefonnummer geben. Wie ist die Nummer? Im Moment, da muss ich gucken, ich habe ich jeden Morgen. Das ist 06151. 06151? Ja, 36. 36? 843. 843. 53. 53? Ja. Bolz? Ja. Aber was möchten Sie machen, Herr Bollmann? Fragen stellen. Ja, nicht, dass mein Sohn wird noch mehr gequält. Hat er denn da irgendeine neue Behandlung aufgrund der Schädigung? Macht man irgendwas anderes mit ihm? Ja, Frau Kardell, als Sie gesagt haben, er wird wieder gesund, dann die werden was anderes vielleicht mit ihm machen, aber er ist jetzt nicht in der Lage. Ja, wenn er 3 Wochen schon mal hat diese Sonde über Bauch. Was macht die Sonde? Ja, die künstlich ernähren, auf dem Bauch diese Sonde hat, da rein, im Bauch. Und warum künstlich ernähren? Weil er wollte nicht mehr essen. Und warum wollte er nicht mehr essen? Ja, das weiß ich nicht. Die haben gesagt, dass weil er hat Depression oder was, dass diese Medikamente haben ihm nicht gegeben. Dass ich bin schuld, das habe ich Ihnen schon gesagt. Aber ich meine, dass ich wollte ihm geben und er hatte Essen und er konnte noch nicht einen Löffel schlucken. Vielleicht auch hier diese Speicherrohre, das alles ist auch kaputt vielleicht. Er hat seit 3 Wochen nicht mehr getrunken und da wollte er nicht. Und ich habe seit einem Jahr gebeten, dass sie sollen untersuchen ihn und sie sollen gucken, was ist mit ihm, warum ist er nicht. Und sie wollten das nicht machen. Ich werde mir etwas ausdenken. Auf Wiederhören. Ja.